haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Eiseskälte, erster Teil. Ein Tief löste das Alte ab und brachte Kälte und Schnee. Wer es sich leisten konnte, blieb zu Hause. Und wer es sich nicht leisten konnte, packte sich dick ein und ging fluchend zur Arbeit. Immerhin wohnte mein neuer Klient in einer gut geheizten Wohnung. Er hieß Reichert und er konnte sich nicht von der Stelle bewegen. Ich bin auf dem eisig glatten Trottoir ausgeglitten. Der Fuß ist zwar nicht gebrochen, aber ich darf ihn mindestens eine Woche lang nicht belasten. Und bei dem Wetter wage ich es nicht, in Krücken herumzulaufen. Das ist vernünftig. Soll ich für Sie einkaufen? Gegen ein entsprechendes Tageshonorar erledige ich das prompt und zuverlässig. Das ist nicht nötig. Meine Frau kauft ein, wenn sie von der Arbeit zurückkommt. Sie könnten für mich etwas anderes erledigen. Nur zu, Maloney ist ganz Ohr. Es sei denn, Sie erwarten, dass ich bei bitterer Kälte jemanden beschatten soll. Dafür verlange ich eine Kältezulage und ein paar neue Schuhe mit eingebauter Heizung. Es geht um ein Ferienhaus. Genau genommen ein kleines Haus, das mitten im Wald liegt. Ich habe es vor einem Jahr gekauft. Leider wurde es in der Vergangenheit immer wieder von Vandalen heimgesucht. Deshalb habe ich eine Webkamera und Bewegungsmelder installiert. Seit 3 Tagen empfange ich keine Bilder. Das ist beunruhigend. Sie könnten den zuständigen Förster beauftragen, nach dem Rechten zu sehen. Ich möchte, dass Sie das für mich erledigen. Ich soll nachschauen, ob das Haus noch steht. Nicht nur das. Sie könnten auch gleich die Webkamera austauschen. Mit so etwas kenne ich mich nicht aus. Das ist ganz einfach. Sie müssen nur den Stecker der alten Webkamera in die neue stecken. Und wenn da kein Stecker mehr ist? Dann rufen Sie mich an. Ich möchte, dass Sie mir Fotos liefern, von drinnen und von draußen. Ist die Waldhütte geheizt? Es ist keine Hütte, sondern ein richtiges Haus. Klein, aber mit allem drum und dran. Mit Elektroheizung. Es ist durchaus möglich, dass sich jemand eingenistet hat. Sind Sie bewaffnet? Ich schieße selten und noch seltener, wenn es ein Klient wünscht. Wer fremdes Eigentum nicht achtet, dem ist alles zuzutrauen. Das Haus stand lange leer, weil sich kein Käufer fand. Es ist die mehr im Umlauf, dass es in dem Haus spukt, weil sich vor 10 Jahren der damalige Besitzer im Haus erhängt hat. Dafür verlange ich normalerweise eine Geisterjägerzulage. Das ist alles Humbug. Ich habe schon mehrmals in dem Haus übernachtet. Die Geräusche in der Nacht sind faszinierend. Menschen mit blühender Fantasie können sich dabei in etwas hineinsteigern. Ich habe keine Fantasie. Soll ich Ihnen zeigen, wo das Haus steht? Er zeigte auf das Notebook, das neben ihm stand. Nach ein paar Klicks sah ich einen detaillierten Plan, auf dem alle Waldwege eingezeichnet waren. Mein Klient gab mir zudem ein kleines Navigationsgerät, das angeblich auch im Gelände präzise Angaben lieferte. Ich machte mich auf den Weg und stapfte über den schneebedeckten Waldboden. Haben Sie vielleicht eine Katze gesehen? Zeigt dieses Gerät auch umliegende Katzen an? Wenn der Himmel zu ist, kriegt man im Wald kein Signal. Haben Sie deshalb Ihre Katze als Spähtrupp vorausgeschickt? Die Katze, also eigentlich ist es ein Kater, aber ich sage ihr trotzdem Katze. Also die Katze hatte psychische Probleme. Tatsächlich? Ja. Mein Freund hat ihr eine Minikamera ans Halsband festgemacht. Die macht pro Minute 2 Fotos. Dadurch kann man beobachten, wo sich die Katze überall herumtreibt. Aber seit sie die Kamera um den Hals hat, benimmt sie sich seltsam. Das ist wie bei den Menschen. Ja? Sobald eine Kamera auf jemand gerichtet wird, fühlt er sich als Star und beginnt zu singen. Sie ist jetzt manchmal 2 Tage unterwegs. Das hat sie früher nie gemacht. Und bei dieser Kälte, ja, da kann man sich was holen. Katzen verkriechen sich bei Kälte. Ja? Das sollten Sie auch tun. Ja, und was machen Sie im Wald? Ich suche ein Haus. Aber dieses Gerät zeigt nur seltsame Punkte auf grünem Hintergrund. Also hier oben hat es eine Waldhütte und ein kleines Wohnhaus. Letzteres wäre meine bevorzugte Destination. Ist nicht weit von hier. Er wollte später auch noch dahin. Vielleicht ist die Katze im Haus. Katzen finden immer irgendwelche Schlupflöcher. Letzte Woche habe ich sie da ganz in der Nähe gefunden. Wie sieht das Haus aus? Verwüstet oder bewohnbar? Ah, Sie möchten da übernachten? Sind Sie obdachlos? Ich möchte nach dem Rechten schauen. Oh, da wäre mir ein Obdachloser lieber. Leute, die nach dem Rechten schauen, sind mir suspekt. Dann schauen Sie nach Ihrer Katze und zeigen Sie mir den Weg zum Haus. Gut, wenn Sie mir dafür einen Tee machen. Sie sind ganz schön aufdringlich. Ich bin jetzt seit über einer Stunde unterwegs und habe total klamme Finger. Ich hatte ein Einsehen und bot ihr eine Tasse heißes Wasser mit was auch immer an. Sie ging voraus, hielt aber immer wieder an und rief den Namen ihrer Katze. Er klang seltsam und ich fragte mich, ob das vielleicht der Grund war für die Abwesenheit der Katze. Als wir zu dem Haus kamen, atmete ich erleichtert auf. Es sah unversehrt aus, bis auf ein Fenster. Da ist jemand ins Haus eingedrungen. Sieht ganz danach aus. Vielleicht ihre Katze. Katzen schlagen keine Fenster ein. Sehen Sie irgendwo eine Kamera? Nein. Sehen Sie irgendwo eine Katze? Sie sollten mich jetzt in Ruhe meine Arbeit machen lassen. Ja, und was ist mit dem Tee? Oh, ich muss mich dringend aufwärmen. Also gut. Gut, aber Sie fassen nichts an. Und Sie stellen keine Fragen. Oh, muss ich mich jetzt vor Ihnen fürchten? Nicht mehr als vor einer Stunde. So. Oh, die Katze könnte durch das Fenster ins Haus gesprungen sein. Vielleicht schläft sie im Haus. Sie schaute mich herausfordernd an. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, die Tür öffnen. Im Haus war es nicht viel wärmer als draußen. Ich drückte den Lichtschalter. Die Frau, die nach der Katze suchte, setzte sofort Wasser auf. Ich schaute mich ein wenig um. Was ist los? Sie schauen aus, als hätten Sie ein Gespenst gesehen. Sie sollten nicht ins Zimmer nebenan gehen. Was ist los? Doch nicht etwa die Katze. Was ist mit ihr? Da ist keine Katze, aber auf dem Fußboden liegt ein Toter. Ach so. Ich dachte schon, der Katze sei etwas zugestoßen. Der Tote sieht aus, als sei er erschossen worden. Ah, das würde ich gerne sehen. Nur über meine Leiche. Naja, also zwei Leichen finde ich übertrieben. Beschreiben Sie den Mann. Ist sein Gesicht entstellt durch die Einschüsse? Oder wurde er mitten ins Herz getroffen? Er sieht aus, als hätte er tagelang nicht geduscht und seit Wochen die Kleider nicht gewechselt. Ach, ein Obdachloser? Oh, die sind mir sympathisch. Ist der Mörder auch noch im Haus? Ich hoffe es nicht. Oh, soll ich nach ihm schauen? Ich kenne mich in Psychologie aus. Er wird mir nichts tun. Sie bleiben schön hier. Das werde ich nicht tun. Ich trinke eine Tasse Tee und danach suche ich nach meiner Katze. Sie sind Zeugin und sollten bei der Polizei aussagen. Ich habe nichts gesehen und die Polizei ist mir nicht sympathisch. Das spielt keine Rolle. Sie ist für Mordopfer zuständig. Ich werde mich jetzt umsehen. Vielleicht war die Katze hier, als es geschah. Davon können auch Tiere traumatisiert werden. Das werden Sie nicht tun. Wie heißen Sie und wo kann ich Sie erreichen, wenn die Polizei seltsame Fragen stellt? Lisa Jährmann. Ich schreibe Ihnen meine Telefonnummer auf. Tun Sie das. Und ich werde nach der Katze suchen. Gut. Soll ich Ihnen auch eine Tasse Tee einschenken? Ich schüttelte den Kopf und begann, das kleine Haus zu durchsuchen. Es sah so aus, als hätte es mehr als nur einen Gast gehabt in den vergangenen Tagen und Wochen. Überall lagen benutzte Taschentücher und blaue Verpackungen von Schokoriegeln herum. Als ich Frau Jährmann sagte, dass ihre Katze nicht im Haus sei, trank sie die Tasse leer und ging. Und ich rief meinen Klienten und danach die Polizei an. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Eises Kälte, erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Eises Kälte, zweiter Teil. Was bisher geschah? Herr Reichert hat sich ein kleines Haus gekauft, das mitten in einem Wald liegt. Da es immer wieder zu Vandalenakten kam, hatte er eine Webkamera installiert, um jederzeit sehen zu können, was um das Haus herum vor sich geht. Doch die Kamera lieferte seit Tagen keine Bilder. Da er nach einem Sturz die Wohnung nicht verlassen kann, bittet er Maloney, sich umzuschauen. Dieser trifft auf eine Frau, die ihre Katze sucht, und auf eine Leiche, die im Haus liegt. Nachdem die Polizei ihre Arbeit erledigt hatte, sah das Haus aus, als wäre es von einer Horde Hooligans heimgesucht worden. Der für Mord und Unordnung zuständige Beamte rechtfertigte das Tohuwabohu. Wir haben zuerst Fotos gemacht. Darauf erkennt man, wie es hier vorher aussah. Diese Fotos werden wir dem Besitzer des Hauses zukommen lassen, damit er alles rekonstruieren kann. Noch einfacher wäre es, wenn die Polizei für ihre Arbeit Nacktscanner einsetzen würde. Dann könnte man alles durchleuchten, ohne es anzufassen. Nacktscanner sind die Zukunft, Maloney. Nicht nur auf den Flughäfen. Schon bald werden auch öffentliche Gebäude damit ausgerüstet. Wir müssen die Bevölkerung entwaffnen. Denn leider greifen immer mehr Menschen zum Messer. Statt zur Gabel oder dem Löffel. Früher hat man sie angeschrien. Heute zückt man ein Messer. Oder zwei. Dagegen sollte die Politik etwas unternehmen und uns Kredite für Nacktscanner zusprechen. Die Politiker geben ihr Geld lieber für Plakate aus, die wie Stichwaffen daherkommen. Die Verrohung der Sitten beginnt bereits zu Hause. Wer ein schönes Stück Fleisch in der Mikrowelle gart, dem ist auch auf der Straße ein Verbrechen zuzutrauen. Ich habe ein Buch gelesen. Über rohe Sitten, die in der Mikrowelle gegart werden? Der Mensch verliert den Bezug zur Realität, weil alles immer abstrakter wird. Im Kino wird jemand erschossen, steht wieder auf und zeugt Kinder. Das färbt auf den Alltag ab. Beobachten Sie einen Geburtenüberschuss auf den städtischen Friedhöfen. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Die Menschen verlieren den Bezug zur Realität. Kettenraucher fürchten sich vor den Spätfolgen einer Impfung und laufen amok, wenn sie zum Bier nicht mehr rauchen dürfen. Man könnte in Restaurants auch das Essen verbieten, weil es nachweislich gesundheitsschädigend sein kann. Da, wo Sie essen gehen, sitzt vermutlich Gevatter tot am Nebentisch und raucht ein Zigarillo. Aber nur, weil es ihm in der Kantine des Polizeipräsidiums zu langweilig wurde. Unsere Kantine erfüllt alle Kriterien. Das Essen ist gesund, leicht und noch leichter verdaulich. Das ist hilfreich, wenn man den ganzen Tag nur rumsitzt und verdaut. Die hingegen legen sich in Waldhäuser neben Leichen. Oder haben sie sich im Vollrausch verlaufen? Mein Klient wollte, dass ich zum Rechten schaue. Was mit einer Leiche endet, das ist typisch, Maloney. Der Mann wurde aus kurzer Distanz erschossen, ein stadtbekannter Obdachloser. Vermutlich wollte er sich hier gemütlich einrichten. Hat Ihr Klient ein Alibi für die Tatzeit? Er hat einen kaputten Fuß und kann seine Stadtwohnung nicht verlassen. Das werden wir überprüfen, Maloney. Im Moment sieht es danach aus, als wäre der Eindringling überrascht und erschossen worden. Vielleicht aus Notwehr, vielleicht aus Kalkül. Wir werden den genauen Tathergang auf unseren Computern simulieren. Danach wissen wir mehr. Er ging und ich schaute mich ein wenig um. Die Kamera war auf dem Dach des Hauses. Jemand hatte die Verbindung zum Computer und zum Strom unterbrochen. Etwas, was Obdachlose selten tun. Mein Klient stimmte mir zu. Da muss noch jemand im Haus gewesen sein. Es ist anzunehmen, dass sich der Obdachlose nicht selbst erschossen hat. Vielleicht waren es zwei und es gab einen Streit. Das erklärt immer noch nicht, weshalb die Kamera nicht einfach weggerissen oder zerstört wurde. Um die Stecker zu entfernen, muss man ins Haus rein. Wer hat alles Zugang zum Haus? Theoretisch meine Frau. Wieso nur theoretisch? Meine Frau fürchtet sich vor Spinnen, Mäusen und anderem Getier. Deshalb hat sie mir gesagt, dass sie nie einen Schritt in das Waldhaus machen würde. Ich finde das albern. Spinnen gibt es überall. Außer ihre Frau hat niemand einen Schlüssel. Nein. Dann muss noch jemand in das Haus eingedrungen sein. Das ist gut möglich. Wie ich Ihnen schon sagte, das Haus stand eine Weile leer, weil sich kein Käufer fand. Es ist durchaus möglich, dass sich in der Vergangenheit andere Personen dort eingenistet haben und im Haus jetzt wieder einen Besuch abstatten. Liefert die Kamera wieder Bilder? Ja. Die Polizei hat ein Chaos hinterlassen. Sie sollten sich darum kümmern oder eine Hilfskraft zum Haus schicken. Tun Sie das. Ich soll eine Hilfskraft engagieren? Ja, sie solle das Haus in Ordnung bringen. Dafür bin ich nicht ausgebildet. Um ein paar Schubladen einzuräumen, benötigt man keine Spezialausbildung. Für so etwas verlange ich eine Gefahrenzulage. Ich könnte mir einen Finger einklemmen. Meinetwegen. Ich möchte nicht, dass noch mehr Leute in das Haus gehen. Menschen hinterlassen überall ihre Duftmarken. Er zeigte zu seinem Schreibtisch und sagte mir, dass ich aus der oberen Schublade 5 Scheine mitnehmen könne. Ich staunte nicht schlecht. Die Schublade war voller Banknoten. Im Wald war es mittlerweile dunkel und noch etwas kälter. Das schien außer mir auch andere nicht zu beeindrucken. Haben Sie Ugur gesehen? Ist das Ihre Katze? Ugur ist mein Freund. Ah. Er hat sich im Wald verirrt. Ich habe auf seinem Handy eine Software installiert, um zu sehen, wo er sich aufhält. Sie spionieren Ihrem Freund nach. Ich möchte nur sicher sein, dass ihm nichts zustößt. Weshalb sollte ihm etwas zustoßen? Er geht sonst nie in den Wald. Vielleicht ist er einer Waldfee begegnet. Und die erfüllt ihm jetzt mindestens 6 Wünsche. Sie glauben also auch, dass er fremd geht? Ja, woher soll ich das wissen? Sie sind auch ein Mann. Ich kann Ihnen versichern, dass ich in den vergangenen 20 Jahren selten bis gar nie im Wald fremd ging. Und wenn, dann alleine und ohne Navigationsgerät. Ugur war hier. Vor diesem Haus? Und wann war das? Letzte Woche. Und Sie haben ihn nicht gefragt, was er hier treibt? Er meldet sich nicht. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Weshalb starren Sie dauernd auf den Waldboden? Es ist viel zu dunkel, um nach Spuren zu suchen. Ich suche nach Verpackungen von Schokoriegeln. Ugur ist süchtig nach Schokoriegeln. Blaue Verpackungen. Haben Sie welche gefunden? Ihr Freund war in dem Haus. Tatsächlich? Ja. Und was hat er da gemacht? Ist Ihr Freund bewaffnet? Ugur? Ja. Nein, das würde ich nicht gutheißen. In dem Haus wurde ein Mann erschossen. Doch nicht etwa Ugur? Ein Obdachloser. Vom Täter fehlt jede Spur. Vielleicht hat Ugur den Mord beobachtet und ist jetzt ebenfalls in Gefahr. Ich werde mich umsehen. Haben Sie ein Foto Ihres Freundes dabei? Sie hielt mir ihr Handy unter die Nase. Ugur Ökcan war ein kräftiger, junger Mann mit einem ernsten Blick. Sie simste mir das Foto auf mein Handy. Danach ging ich ins Haus und räumte auf, bis mir das Kreuz wehtat. Ich war bereits unterwegs in die Stadt, als ich meinen Klienten anrief. Er war im Spital und wollte mich umgehend sprechen. Gut, dass Sie kommen, Maloney. Die Situation hat sich dramatisch verändert. Muss Ihr Fuß amputiert werden? Meine Frau wurde angeschossen. Sie wird gerade operiert. Wer hat sie gefunden? Sie saß in ihrem Wagen. Passanten haben sie entdeckt. Die Ärzte sind zuversichtlich, aber die Lunge wurde in Mitleidenschaft gezogen. Und ich soll jetzt warten, bis Ihre Frau wieder ansprechbar ist? Sie sollen herausfinden, wer das getan hat und ob ein Zusammenhang mit dem Toten im Haus besteht. Das ist anzunehmen. Ich glaube nicht an Zufälle. Aber ich kann mir keinen Reim darauf machen. Sie sind der Detektiv? Reimen Sie. Er blieb im Spital, wo man ihm ein Einzelzimmer einrichtete. Ich fuhr zurück in mein Büro und stellte entsetzt fest, dass die Heizung nicht lief. Ich schaltete den Fernseher ein und setzte Kaffee auf. Eine hübsche junge Dame kündigte für die kommenden Tage freundlicheres Wetter an. Darauf genehmigte ich mir einen Whisky. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Eiseskälte, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Eiseskälte, 3. und letzter Teil. Was bisher geschah. Maloneys Klient hat sich ein Haus mitten im Wald gekauft. Die Kamera, die er zur Sicherheit installiert hat, liefert seit Tagen keine Bilder. Da sich Reichert bei einem Sturz verletzte, kann er nicht selber zum Rechten schauen. Maloney geht zu dem Haus und entdeckt eine Leiche. Zudem trifft er auf zwei Frauen. Die eine sucht ihre vermisste Katze, die andere ihren vermissten Freund. Und von seinem Klienten erfährt er, dass dessen Ehefrau angeschossen aufgefunden wurde. Im Polizeipräsidium war die Heizung ausgefallen und die Beamten saßen in dicken Pullovern und mit Handschuhen an den Schreibtischen. Einige wärmten sich am Akku eines Notebooks, andere umklammerten eine dampfende Tasse Kaffee. Das ist eine Übung, Maloney. Die Polizei muss auch im Notfall einwandfrei funktionieren. Deshalb wurde die Heizung für 4 Stunden abgedreht. Morgen üben wir einen generellen Stromausfall. Wir erwarten jederzeit ein Einsatzkommando. Ein Einsatzkommando, das den Strom abdreht? 30 Polizisten der Bereitschaft. Sie werden 1 Stunde lang im Präsidium auf und ab gehen, um den Raum aufzuheizen. Das wäre in der Tat eine sinnvolle Tätigkeit für Polizisten. Sie könnten auch in Privatwohnungen auf und ab gehen. Dadurch könnte man Heizkosten einsparen. Wir müssen uns auf immer extremere Wetterphänomene einrichten. Heißere Sommer, kältere Winter und dazwischen Sturm, Hochwasser und Dürreperioden. Ich habe gegen Dürreperioden vorgesorgt und mir einen Notvorrat an Whisky angeschafft. Ja, Alkohol ist keine Lösung, Maloney. Apropos Lösung. Möchten Sie nicht zur Abwechslung wieder einmal einen Mord lösen? Zum Beispiel jenen im Waldhaus? Üble Sache, Maloney. Aber wir haben ein paar interessante Spuren gefunden und ausgewertet. An der Leiche und im Haus fanden wir Katzenhaare. Der Täter kam auf 4 Pfoten. Das Opfer hatte keine Katze und in dem Haus lebten auch keine Katzen. Wahrscheinlich hat sich die Katze in dem Haus gemütlich eingerichtet. Beim Täter dürfen ebenfalls Katzenhaare an der Kleidung haften. Das wird ihn überführen. Das nützt nichts, wenn Sie nicht wissen, wer der Täter ist. Eins kommt zum anderen, Maloney. Frau Reichert wurde vom gleichen Täter niedergeschossen. Die ballistischen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber wir wissen, dass es sich um dieselbe Munition handelt. Weshalb aber sollte der Täter auf die Frau schießen? Wir benötigen ein Motiv, Maloney. Was sagt Frau Reichert dazu? Sie ist nicht vernehmungsfähig und wird das auch eine Weile nicht sein. Die Ärzte haben sie in ein künstliches Koma versetzt. Sie wird überleben, aber wir können sie vorerst nicht zu der Tat befragen. Mein Klient war wieder zu Hause. Er humpelte in der Wohnung herum und stützte sich an den Wänden und Türrahmen ab, ehe er sich aufs Sofa plumpsen ließ. Ich bin ein Bewegungstyp. Ich halte es nicht aus, einfach nur rumzusitzen. Wie geht es Ihrer Frau? Die Ärzte sind zuversichtlich. Ich verstehe das nicht. Wer sollte auf meine Frau schießen? Hatte Ihre Frau eine Affäre? Woher soll ich das wissen? Sie sind mit ihr verheiratet. Ich habe viel zu tun, bin manchmal tagelang weg, aber mir ist nie etwas aufgefallen. Könnte es sein, dass sich Ihre Frau in dem Waldhaus heimlich mit einem Mann getroffen hat? Das halte ich für ausgeschlossen. Meine Frau übernachtet nur in den besten Hotels. Sie hat panische Angst vor Spinnen und Ungeziefer. Die Liebe ist manchmal stärker als die Angst. Meine Frau wusste von der Kamera. Und sie wusste auch, wie man sie ausschalten konnte. Genau darauf will ich hinaus. Es muss sich jemand sehr bewusst an das Haus angeschlichen und den Hintereingang benutzt haben. Je länger ich es mir überlege... Ihre Frau hatte einen Schlüssel. Trotzdem... Kann ich mir die letzten Bilder ansehen, die die Kamera übermittelt hat? Darauf ist nicht viel zu sehen. Spaziergänge aber, niemand, der sich dem Haus in eindeutiger Absicht nähert. Er versuchte aufzustehen, scheiterte jedoch kläglich. Ich setzte mich vor seinen Computer und er gab mir Anweisungen, bis ich die Bilder auf dem Bildschirm hatte. Einer der Spaziergänger kam mir bekannt vor. Ich hatte sein Gesicht auf meinem Handy gespeichert. Ich wählte eine Nummer und 1 Stunde später saß ich Frau Utzer gegenüber. Ja, das ist Ugur. Haben Sie ihn gefunden? Er dürfte auf der Flucht sein. Auf der Flucht vor mir? Aber ich habe ihm doch nicht ernsthaft gedroht. Sie haben ihm gedroht? Ich habe ihm gesagt, wenn er mich nicht heiratet, dann werde ich ihn töten. Doch er zog es vor, abzuhauen. Ich würde ihm vergeben, wenn er doch nur wieder auftaucht. Sie haben ihm gedroht und ihn heimlich überwacht. Das hört sich nach Stalking an. Ja, und? Früher nannte man das leidenschaftliche Liebe. Heute ist doch alles verboten, was früher Spaß machte. Hat er sein Handy nicht mehr benutzt? Er hat mir eine SMS geschrieben, dass ich ihn in Ruhe lassen soll und dass er sich ein neues Handy kauft. Seither weiß ich nicht mehr, wo er sich aufhält. Wo könnte er sich verstecken? Bei seinem Bruder. Der besitzt in Grünwil einen Döner. Haben Sie seinen Bruder angerufen? Ja, aber er gibt keine Auskunft. Und er hat gesagt, dass ich mich nicht blicken lassen soll. Ich sei an allem schuld. Ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Langsam kamen die einzelnen Erzählstränge zusammen. Es gab einen Mann, der untertauchen wollte. Es gab eine Ehefrau, die vernachlässigt wurde. Und es gab ein Haus im Wald, in dem ein Obdachloser ermordet wurde. Und mittendrin eine Katze. Ich besuchte Frau Jermann. Sie ist unzufrieden, weil sie nicht raus darf. Trägt sie ihre Kamera noch? Nein, die habe ich ihr abgenommen. Haben Sie sich die Fotos angeschaut? Mein Freund hatte noch keine Zeit. Interessieren Sie sich für die Fotos? Allerdings. Aha. Es ist durchaus möglich, dass die Katze Zeuge eines Mordes wurde. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Kann man ihn wieder heilen? Das müssen Sie den Tierpsychologen fragen. Okay, ich kann die Kamera an den Computer anschließen. Die Fotos haben keine sehr hohe Auflösung. Tatsächlich waren die meisten Fotos unscharf, zu dunkel oder nichtssagend. Dann aber wurde es plötzlich hell und es waren Möbel zu sehen und Menschen. Zwei Männer, der eine mit einer Schusswaffe in der Hand und der andere am Boden liegend. Ich steckte die Kamera ein und fuhr ins Polizeipräsidium. Am Abend wurde ich Zeuge eines Verhörs. Sie sind hier, weil Sie eine Katze zutiefst schockiert haben. Eine Katze? Was soll das? Ich habe nichts gegen Katzen. Ich esse auch keine Katzen. Das wäre ja noch schöner, Herr Exxon. Exxon. Das wird mit einem Ö und einem weichen S ausgesprochen. Sie hatten ein Verhältnis mit Frau Reichert. Nun? Frau Reichert ist verheiratet. Viele verheiratete Frauen haben ein Verhältnis mit jungen, gut aussehenden Männern. Ach, Frau Reichert wurde angeschossen. Davon weiß ich nicht. Und ob Sie das wissen, Herr Exxon, mit Ö und S? Exxon. Haben Sie Beweise? Wenn nicht, dann gehe ich jetzt wieder. Sie bleiben hier! Wussten Sie, dass es Katzen mit ausgefallenen Hobbys gibt? Katzen, die fotografieren? Hat der Drogen genommen? Er ist immer so. Die Katze im Waldhaus hatte eine kleine Kamera um den Hals, die automatisch fotografierte, just zu dem Zeitpunkt, als sie den Obdachlosen erschossen. Genau, Maloney. Die Katze hat sie überführt. Hey, Exxon, hier! Das ist manipuliert. Mit den Fotomodellen macht man das auch so. Die sehen in Wirklichkeit hässlich aus, aber in den Magazinen sind sie wunderschön. Sie sehen auf dem Foto so aus wie jetzt. War Frau Reichert in dem Haus, als der Obdachlose eindrang? Ich hatte mich erkältet. Es ging mir mies. Deshalb wollte ich ein paar Stunden schlafen. Draußen war es extrem kalt. Sie ließ mich allein im Haus zurück. Und dann wurden Sie durch einen Eindringling geweckt. Ich dachte, es sei Clara. Sie hat mir gedroht. Clara? Ist das eine Katze? Die Katze ist ein Kater. Ein Kater, der Clara heißt? Clara ist eine Irre. Ein Kater, der Clara heißt und der eine Irre ist? Sie hatten Angst vor ihr. Sie hat mir gedroht, mich umzubringen, wenn sie mich mit einem anderen erwischt. Die Katze, die ein Kater und Irre ist, war eifersüchtig. Ich war in Panik. Da löste sich ein Schuss. Moment. War das soeben ein Geständnis? Herr Exxon, im Namen des ehrlichen Steuerzahlers, Sie sind verhaftet. Auf der Stelle! Ein paar Tage später fand die Polizei die Tatwaffe. Ökzan gab zu, dass er Frau Reichert erschießen wollte, weil diese ihn aufforderte, sich der Polizei zu stellen. Mein Klient verkaufte das Haus im Wald und machte mit seiner wieder genesenen Frau eine Weltreise. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Eises Kälte, dritter und letzter Teil.